Vater, in deine Hände, lauteten seine letzten Worte. Die Henkersknechte schoben ihn unter das Fallbeil. Der Scharfrichter vollzog sein grausiges Handwerk. So starb einer der führenden Bandenchefs der Räuberzeit, einer, der das Rauben regelrecht zu seinem Beruf gemacht hatte und sich als Fachmann in seiner Branche verstand. Es starb aber auch ein junger Mensch von 25 Jahren, der, wie sein Richter meinte, unter anderen Verhältnissen geboren und erzogen, vielleicht ein bedeutender Mann geworden wäre. Mit der Aburteilung des berüchtigten Bandenchefs war Anton Keil ein deutlicher Schlag gegen das Bandenunwesen gelungen, waren die Haupträubernester der Niederländer ausgehoben und das Macht- und Gewaltmonopol des Staates behauptet worden. 360 Raubüberfälle und Diebstähle konnten der großen Niederländerbande insgesamt nachgewiesen werden. Ihre Beute betrug schätzungsweise 3,5 Millionen Franken. Beteiligt waren insgesamt 205 Räuber. Von ihnen wurden 36 geköpft, gehängt und guillotiniert, 38 zu Galeeren und Gefängnisstrafen verurteilt. Für viele Räuber aber kam bereits eine neue Form der Strafe zur Anwendung, das Arbeitslager in Russland. Trotz der unbestreitbaren Erfolge des öffentlichen Anklägers Anton Keil blieb das eigentliche Problem der Vaganten- und Gaunerkriminalität weiterhin ungelöst. Georg Friedrich Rebmann, der als Richter in den großen Räuberprozessen die Ohnmacht des Strafenden erfahren musste, nannte in seinen Schriften immer wieder die Ansatzpunkte einer wirksameren, vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Das einzige und wahre Mittel, überhaupt Verbrechen zu verhüten, aber freilich das schwerste von allen, hängt weder von der Polizei noch von der richterlichen Gewalt ab. Der Grund der Krankheit liegt tief, greift in die Verfassungen der Staaten ein und beruht auf der kleinen Bedingung, zu bewirken, dass jeder sich ehrlich nähren wolle und jeder, der es will, auch könne. Dass Sittlichkeit, Rechtlichkeit, vernünftige Einsicht und Tätigkeit im Lande allgemein herrschen und geschätzt und befördert werden. Räder und Galgen an allen Landstraßen, Kerker und Torturen, salbungsvolle Mandate, erzwungene Frömmelei und Vermehrung der Kirchen und Klöster heilen das Übel nicht. Das sah man im Kirchenstaat, in Neapel und in Sizilien. Der Schullehrer tut mehr als der Priester. Der Sicherheitswächter und Gendarm mehr als der Büttel und der Henker. Auch die Fürsten der deutschen Kleinstaaten und ihre Regierungen waren zunehmend gezwungen, umzudenken, um der wachsenden Kriminalität nicht weiter ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Das Mittelalter mit seinen Foltertorturen und öffentlichen Hinrichtungsspektakeln war in den deutschen Kleinstaaten zwar nach wie vor gegenwärtig, doch allmählich gewann das erfolgreichere französische Fahndungs- und Justizwesen auch rechtsrheinisch immer mehr Anhänger. Ebenso lernten die Kommissare und Räuberfänger hinzu. Die Jahrzehnte nach der Französischen Revolution wurden die Gründerjahre eines modernen Polizei- und Justizwesens. Doch bis zum endgültigen Ende der Räuberzeit vergingen noch viele Jahre.